Nächten zieh ich umher, in lichtlosen Schächten, im eiskalten Meer. Ich bin so einsam, ich bin allein, ich bin so einsam. Im Mondenschein. Ich wollte nichts trinken, doch das Dunkel war groß. Es ließ mich versinken und ich suchte nach Trost. Ich suchte nach Liebe, einen streichelnden Ort, umzingelt von Dieben und kein wärmendes Wort. Ich bin kompliziert und stets auf der Flucht. Ich denk schlecht sortiert und bin mir dessen bewusst. Ich bin so einsam. Ich bin ganz allein. Ich bin so einsam. Tag und Tag ein. Ich habe getrunken, die Nacht wurde lang. Gedanken versunken, lief ich unter Zwang. Vorbei an den Menschen und den Lichtern der Stadt. Ich war schizophren, denn ich fand gar nicht statt. Ich stehe auf der Brücke und schmecke den Tod. Doch Mut fehlt zur Lücke, in mir wirkt die Not. Ich bin so einsam, ich bin allein, ich bin so einsam. Trost bringt nur Wein. Ich zerre mit der Nacht und suche nach dir. Bist du noch wach und wie geht es dir? Bist du auch einsam, bist du allein? Wollen wir gemeinsam nicht länger einsam sein? Nicht länger einsam sein. Einsam sein.